Menschen. Schönen Dank, Obersimmer. Stöß Sie. Ich froh denn, das wäre wohl. Seien Sie willkommen. Ich wollte selber gerade zu Ihnen. Ich muss mal wieder die Kur brauchen. Ich hab's mit dem Halse zu tun. Na Gott, ja, an irgendwas muss der Mensch doch sterben. Immer tüchtig Brunnen trinken, der heilt eben aus. Warum habe ich ihn auch mitgebracht? Und nicht am Mielbrunnen, noch nicht am Oberbrunnen. Unsere Quelle, die ist am besten. Na, nur von was anderem. Ich hab mir nämlich... Oh. Heute war der Geburtstag ihrer Frau. Heute wäre sie geworden 36 Jahre. Ist wohl nicht möglich. Ich habe auch eine Kränzel aufs Grab gelegt. Es war schon jemand da. Heute muss mein Schwager gewesen sein, der Walter. Henschel, ich will Sie jetzt lieber allein lassen. Aber wenn es Ihnen passt, etwa morgen vielleicht, da möchte ich mal etwas Geschäftliches tun. Das wäre mir lieber, wir machten es gleich. Es handelt sich um die 1000 Tage. Immer weitersprechen, Herr Simon. Sie können sie ruhig behalten bis zum Winter. Sehen Sie, was soll ich denn liegen da hier? Jetzt brauche ich sie nicht, mir liegt nichts dran und dass Sie mir sicher sein, das weiß ich. Na, Henschel, da bin ich Ihnen sehr dankbar. Sie tun mir einen großen Gefallen. Im Sommer kommt Geld ein, wissen Sie ja. Jetzt wäre es mir wirklich schwer geworden. So sehen Sie es, da kommen wir ja gerade zusammen. Ja, ja. Ich wundere mich manchmal selbst. In dem Hause bin ich doch gewiss groß geworden. Heute, wenn ich nur halbwegs leidlich abschnitte, ich könnte mit Seelenruhe rausgehen. Ich ging nicht gerne. Was muss ich sagen? Ich wüsste gar nicht, wohin mit mir. Bei Ihnen ist es vorwärts gegangen, Henschel. Dieselben Verhältnisse sehen Sie mal an, gegen die ich mich nur mit höchster Mühe behaupten kann. Die eben haben Sie groß gemacht. Dem einen fehlt's da, dem anderen da. Also, mir hat's halt der Weizen auch verschlagen. Und ob er mal wird wieder aufstehen. Ich bin halt noch gar nicht bei mir selber. Henschel, alles hat seine Zeit. Das müssen Sie nun aber überwinden. Sie müssen unter die Leute gehen, was hören, was sehen, mal ein Glas Bier trinken. Nicht immer der traurigen Sache nachhängen. Es ist nicht zu ändern. Nun also vorwärts. Sie ist auch nicht anders. Sie haben auch recht. Gewiss, Ihre Frau war das beste, treueste Weib. Aber Sie stehen im Leben, Henschel. Sie müssen wer weiß was noch vor sich bringen. Sie brauchen dabei Ihre Frau nicht zu vergessen. Im Gegenteil. Aber Sie müssen auf eine gesunde Art Ihr Andenken ehren. Sie lassen sich zu sehr unterkriegen. Was soll man aber da wieder tun? Sie haben ja recht, ich streit's ja nicht. Aber man weiß ja halt manchmal keinen Rat. Überall fehlt's denen. Wir Augen sehen im mehr wie zwei. Vier Hände, die schaffen halt auch weit mehr. Die vielen Kutschen zur Sommerzeit. Und wer hält mal daheim in den Sachen imstande? Das ist eben wirklich kein leichtes Ding. Die Hanne ist, denke ich, doch ganz tüchtig. Na, sehen Sie's, sie hat mal hochgekündigt. Man kann sich auf gar keinen Menschen verlassen. Das ist ja eben, was ich sag. Heiraten Sie, Henschel? Fürs Beste wär's. Unser Jens kann ohne Weib nicht auskommen. Und wenn ich Ihnen soll die Wahrheit sagen, das Fuhrgeschäft geht auch zurück. Wie lange da kriegen wir die Eisenbahn hierher? Sehen Sie, wir hatten uns was gespart, da wollten wir uns ein kleines Gasthaus kaufen, vielleicht in 2 Jahren oder so rum. Das ist halt ohne Weib nicht zu machen. Ich habe mich ja nicht hineinzumengen, aber schließlich sind wir ja alte Freunde. Warten, Henschel, bloß wegen der Leute, das halte ich für Unsinn, ganz und gar. Wenn Sie sich tragen mit dem Gedanken, ernstlich tragen, wieder zu heiraten, für Sie und das Kind ist's besser bald. Wissen Sie denn schon irgendjemand? Ob ich jemanden weiß, soll ich Ihnen sagen? Vielleicht ja. Bloß ich kann sie nicht nehmen. Warum denn nicht? Sie wissen es ja selber. Ich? Im Augenblick kann ich mich nicht erinnern. Ich hab's doch meinem Weibe versprechen müssen. Ach so. Sie meinen die Magd, die Hanne. Es ist mir sehr durch den Kopf gegangen. Wenn ich aufwache bei der Nacht, da kann ich manchmal 2 Stunden nicht einschlafen. Das Mädel ist gut. Sie ist ein bisschen jung für mich als den Kropf, aber schuften kann sie mehr wie 4 Männer. Dabei nimmt sie sich Gusteln wahr, also mehr könnte der Mutter auch nicht machen. Ja, ja. Und zu guter Letzt hat das Mädel einen Kopf. Die hat einen Kopf, der ist besser wie meiner. Auf Feller verpfennig, wie ist die eine Sache. 6 Wochen kannst du lieber vergangen sein. Ja, wenn Sie von alledem so überzeugt sind. Da gäb's keine bessere Frau für mich. Aber ich komme nicht drüber weg. Ja, ja, jetzt kann ich mich dunkel erinnern. Das war in der letzten Zeit so ziemlich. Ich kann Ihnen aber ganz offen sagen, so ernsthaft habe ich das gar nicht genommen. Ihre Frau war eben sehr aufgeregt. Das scheint mir die Hauptfrage nicht zu sein. Die Hauptfrage kann doch immer nur die sein. Passt die Hanne auch wirklich für Sie? Sie hat viele Vorzüge. Unbedingt. Manches gefällt mir auch nicht an ihr. Aber Fehler. Wer hätte die schließlich nicht? Sie soll ja ein Kind haben, sagen die Leute. So hat er Kind, die haben mich erkundigt. Nur wenn auch, da mache ich mir nichts draus. Sollte sie etwa auf mich warten? Wenn die Birnen reif sind, dann fallen sie halt runter. Deswegen, da hätte ich keine Bedenken. Nun also, das andere ist Nebensache. Sie wollte doch immer am besten Nutzen für mich. Ich meine mein Weib in gesunden Tagen. Sie will mir doch nicht im Wege stehen. Wo sie auch sein mag, sie will doch mein Fortkommen. Ganz gewiss.